Die Lebensprinzipien. Eintauchen ins Füllebewusstsein. Wer Fülle will, muss aufs Ganze gehen. Wer das Ganze er und umfasst, wird Erfüllung finden. Die Konsequenz ist wundervoll und kann in Großzügigkeit auf allen Ebenen übergehen. Denn wer alles hat, kann auch alles geben und annehmen. Er wird freizügig und offen, in innerem Frieden erfüllt leben und sein. Dazu bräuchte er zuerst einmal grundsätzliches Wissen von allem. Es war tatsächlich immer ein Traum der Menschen, alles zu wissen, um alles erfassen zu können und keine Angst mehr haben zu müssen vor dem unbekannten Bedrohlichen, aber vor allem nicht vor Mangel. Bis heute, in dieser Überflussgesellschaft, ist unser Denken noch so von Mangel und Angst davor geprägt, dass das Essen nicht über den Winter reiche und dass uns eine Seuche ereile war früher. Heute grassiert die Angst vor Krieg, vor Zerstörung der Erde, der Vergiftung unserer Lebensmittel, die längst keine mehr sind, die Angst auch, dass wir weniger haben als die Nachbarn. In Mitteleuropa, wo uns die Erfahrung von zwei Weltkriegen im Nacken und gleichsam epigenetisch in den Knochen sitzt, entwickelten wir ein geradezu kulturell verankertes Mangelbewusstsein. So vererben wir weiterhin Misstrauen ins Leben, eine kollektive Hab-Acht-Stellung und Erbsenzähler-Mentalität. Aus der Angst der Vorfahren, der Winter könne hart werden, ist die vor einer harten Zukunft geworden, was kollektiv in ein geducktes Grundgefühl mündet, das uns allen schadet und eigentlich gar nicht mehr zu uns passt. Wo sich diese dauerhafte Hab-Acht-Haltung mit Habgier verbindet, verkaufen wir uns entsetzlich weit unter unserem wirklichen, heute so gut erkennbaren Wert. Unser Hörbuch will ein Manifest der Befreiung aus dieser lebensfeindlichen Grundstimmung und Haltung sein und insofern eine Anleitung zur Fülle und Großzügigkeit. Wir wollen uns anschauen, was wirkliche Fülle bedeutet und daraus Übungen für Vertrauen ins Leben entwickeln, die uns die Mangelkrankheiten, Neid, Missgunst und Geiz überwinden lassen, die viele noch suchtähnlich im Griff halten und so viele Leben vergiften. Übungen und geführte Meditationen bis hin zu Transformationen, die helfen, sogar in Momenten echten Mangels Füllebewusstsein zu aktivieren. Die helfen, die Freude am Geben und Schenken zu entdecken und zu entwickeln. Übungen, die uns helfen, Mangelmuster positiv zu überschreiben. Letztlich geht es um einen großen Schritt hinaus aus der bisherigen, alles dominierenden Angst- und Mangelwelt in eine der Anerkennung der vorhandenen Fülle, um daraus Großzügigkeit zu entwickeln. Sobald wir Großzügigkeit als die Tugend der Fülle entdecken, fällt uns eine Art Wunderformel für epidemisch wirkendes Glück zu. Was aber ist wirkliche Fülle? Schon unsere Vorfahren suchten Systeme, um das Ganze zu erfassen und in den Griff zu bekommen. Ihr Ursystem war wahrscheinlich recht einfach. Die Frau, der Mann, das Kind, die Familie, die Sippe umfassten das ganze Menschsein und draußen war die unübersichtliche Welt. Die Sippe ließ sich wieder auf Familien zurückführen und die Kinder nach ihrem Geschlecht dem weiblichen oder männlichen zuteilen. So landeten unsere Ahnen wohl schon sehr früh bei einer Yin-Yang-Einteilung. Aber damit konnten sie offensichtlich nicht allem gerecht werden. Die Pole lagen zu weit auseinander und es gab zu viel Wirklichkeit dazwischen. Das Zweiersystem ist noch zu wenig differenziert, um der Welt mit ihrer Vielfalt gerecht zu werden. So unterteilten sie das Yin in die beiden weiblichen Elemente Wasser und Erde und das männliche Yang in Feuer und Luft, jedenfalls in unserem Kulturkreis. Aber auch mit diesen vier Elementen ließ sich noch nicht alles ausreichend beschreiben, wenn auch manches schon besser. Also unterschieden sie jedes der vier Elemente weiter in drei Entwicklungsstufen. Beim Wasserelement fanden sie als erste Entwicklungsstufe das fruchtbare Fruchtwasser, das der Teiche und Tümpel, der Bäche, Flüsse und Seen. Als zweite Stufe galt ihnen das dunkle und damit auch gefährliche Wasser der Moore und Sümpfe mit seiner verschlingenden und verwandelnden Kraft. Zur dritten Stufe wurde das weite Meer mit seiner Unendlichkeit, was Tiefe und Ausdehnung anging. Beim Feuerelement machten sie es ebenso und unterschieden das lodernde Feuer des Anfangs vom strahlenden Feuer der Sonne und Mitte und der inneren Glut der Begeisterung und der Sinnfindung. Genau so geschah es mit Erd- und Luftelement. So ergaben sich vier Elemente in jeweils drei Entwicklungsstufen und damit insgesamt 12 Lebensprinzipien. Mit ihnen lässt sich die Ganzheit gut beschreiben und begreifen. Die Naturwissenschaft entwickelte ein ähnliches System, um alles zu erfassen, was sie interessierte, die materielle Welt. Im Mendelejews allgemein anerkannten Periodensystem der Elemente sind etwas über 100 Atomarten erfasst. Aus ihnen besteht alle Materie in diesem Kosmos. Dieses Periodensystem belegt, dass hier kein Chaos herrscht, sondern ein Kosmos entstanden ist. Das Ordnungssystem der spirituellen Philosophie umfasst ebenfalls alles, was auf dieser Ebene interessiert, also wirklich alles, einschließlich der seelischen und geistigen Welten. Inklusive der Welt der Ideen und Symbole lässt sich hier alles integrieren. Wann immer wir ein Problem tatsächlich in seiner Ganzheit verstehen und erfassen wollen, sollten wir es unter diesen 12 Gesichtspunkten bzw. Lebensprinzipien betrachten. Andernfalls fehlt etwas zur Ganzheit und damit auch zur Vollkommenheit, und wir werden keine erfüllende Lösung erreichen. Allerdings ist bei all dem immer auch das Schattenprinzip mit im Spiel. Dazu Literatur-Nobelpreisträgerin Pearl S. Buck. Das Streben nach Vollkommenheit macht manche Menschen vollkommen unerträglich. Das sollten wir auf diesem unserem Weg immer im Hinterkopf behalten. Leben meint ständig integrieren und wachsen. Schon das Leben eines einzelnen Menschen ist von der Kindheit bis ins Alter von Integrations- und Wachstumsanforderungen erfüllt, mit dem Ziel, zum Schluss alles integriert zu haben und Vollkommenheit zu erreichen. So sehen es jedenfalls Religionen und spirituelle Traditionen. Aber selbst westlicher, wissenschaftlicher Psychologie und Medizin fällt nichts anderes dazu ein. Es ist auch zu offensichtlich. Zu Beginn muss das Kind körperlich wachsen und ständig Neues lernen, sprich integrieren. Mit zunehmendem Lebensalter verlagert sich der Schwerpunkt vom Körperlichen auf seelisches, soziales und geistiges Wachstum und Verarbeiten und Integrieren. Dazu sind unser Organismus und unser Bewusstsein ausgelegt. Selbst die Nervenzellen wollen ständig weiter wachsen, was sie durchaus können, wie wir seit einiger Zeit wissen und nach Gerald Hüther Neuroplastizität nennen. Wird dieses geistige Wachstum aus irgendeinem Grund eingestellt und hört auf, kann es auf körperliche Ebenen zurückfallen. Dann entsteht im Sinne von Krankheit als Symbol Wachstum auf Gewebeebene oder eben Tumorwachstum. Es kann aber auch zur Degeneration kommen, etwa wenn das Nervenwachstum im Hypothalamus nicht nur aufhört, sondern die Neuronen zugrunde gehen. Dann sprechen wir von Demenz und Alzheimer. Dem entspricht ein Stopp in der seelischen Entwicklung. Statt wieder zu werden wie die Kinder, werden Betroffene kindisch. Es gibt für die Einzelnen als Alternative zum Wachstum also nur Stagnation, die sich als Krankheit manifestiert. Der Druck in Richtung Entwicklung und folglich Integration und Fülle ist sehr stark. Kommen wir zurück zu den 12 Lebensprinzipien. Sie sind selbstverständlich alle gleich wichtig, aber nicht für jeden und jede Gesellschaft, sondern gemessen am Ziel der Fülle und Erfüllung. Wir werden hier die Fülle des ausgebreiteten Materials nicht nach der Polarität von Yin und Yang gewichten, sondern von der Bedeutung für unser Thema her. Jeder hat mit allen Lebensprinzipien zu tun, allerdings mehr oder weniger ausgeprägt. Um sie vom Unerlösten zum erlösten Pol zu wandeln, müssen wir sie natürlich erkennen lernen. Dafür werden wir besonders Themen auswählen, die mit Fülle und Reichtum zu tun haben und mit Integration. Denn wer letzte Fülle anstrebt, muss sich mit allem verbinden und auch alles integrieren lernen. Natürlich im Idealfall die erlöste Variante des jeweiligen Lebensprinzips, beziehungsweise müssen wir die destruktive in die konstruktive wandeln. Das Lebensprinzipien- oder Archetypensystem entstammt der hermetischen Philosophie und liegt all deren Disziplinen, aber auch der Krankheitsbilderdeutung von Krankheit als Symbol zugrunde. Geradezu selbstverständlich lässt sich damit auch unser Umgang mit Geld und Reichtum durchschauen. Praktisch jeder kennt sein Sternzeichen und kann schon von diesem auf seine Beziehung zur Materie schließen und damit einen für diese Gesellschaft zentralen, archetypischen Aspekt der Sehnsucht nach materieller Fülle erkennen. Allerdings besteht unsere Wirklichkeit immer aus einer Mischung der 12 Prinzipien. Wer sie in aller Ausführlichkeit erfassen will, sei auf das Buch Lebensprinzipien verwiesen. Um wirkliche Fülle und letzten Reichtum zu erreichen, müssen wir alle 12 Archetypen erlösen. Das heißt auch, alle etwaigen destruktiven Ausbildungen sind zum konstruktiven Pol hin zu entwickeln. Und natürlich hat jedes Lebensprinzip Beziehung zu allen Themen unserer Wirklichkeit. Aber da wir irgendwo sowieso anfangen müssen, holen wir uns ab, wo wir mehrheitlich festhängen, beim Thema der materiellen Fülle, das sich am deutlichsten beim Geld verkörpert. Jedes Thema wird an den beiden Extremen von destruktiv zu konstruktiv, also anhand der Polarität, deutlich gemacht. Diese bestimmt als wichtigstes der Schicksalsgesetze unser ganzes Leben, umso mehr, je weniger wir es durchschauen. Im Entwicklungskreis folgt dementsprechend jeweils ein archetypisch weibliches auf ein archetypisch männliches Prinzip, was hier der Deutlichkeit zuliebe auch am Geschlecht der symbolisch dargestellten Figur klargemacht wird. Aber selbstverständlich sind beim ersten Lebensprinzip, dem des Mars, auch Frauen angesprochen und beim zweiten Lebensprinzip, der Stier-Venus, auch Männer und so weiter. Die Lernaufgabe liegt jeweils zuerst darin, dieses Lebensprinzip bzw. dieses Thema zu erlösen und dann besonders das Gegenüber im Kreis, den sogenannten Gegenpol. Letztlich sind aber natürlich auch alle 12 Urprinzipien Lernaufgaben, die es von der unerlösten zur erlösten Ebene zu entwickeln gilt. Ab hier übernimmt eine Sprecherin meinen Part, denn wir wollten in diesem Hörbuch auch den weiblichen Aspekt von Omega vertreten wissen.